Abschnitt 9 aus Nicholas Nickleby, Band 7, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 60. Kapitel. Die Gefahren vermehren sich und das Schlimmste wird erzählt. Statt nach Hause zu gehen, warf sich Ralph in das erste Mietcabriolet, dessen er ansichtig wurde, und befahl, nach dem Polizeibüro des Distrikts zu fahren, in welchem Squeers verhaftet worden war. Er ließ sich zu ihm führen. Squeers lag in festem Schlafe auf einer Bank und vor ihm auf dem Tische stand ein leeres Glas. Es war nicht leicht, ihn zu wecken, und als es Ralph endlich dahin gebracht, dass er sich emporrichtete, zeigte er ein bleiches, jammervolles Gesicht. Er hatte den Bart seit mehreren Tagen wachsen lassen und um den Kopf ein schmutziges, weißes, blutbeflecktes Tuch gebunden. »Nun, Sie haben mir denn schöne Dinge angerichtet«, lallte er mit schwerer Zunge. »Was haben Sie mit Ihrem Kopfe angefangen?«, fragte Ralph. »Ihr verwünschter, angeberischer Nox hat mich darauf geschlagen. Sind Sie endlich hier?« »Warum haben Sie nicht zu mir geschickt? Wie konnte ich kommen, ehe ich wusste, was Ihnen begegnet war?« »Oh, meine Familie«, keuchte Squeers, die Augen zur Decke emporhebend, »meine Tochter ist in den Jahren der schönsten Jugendblüte. Mein Sohn ist der junge Narwal des Familienlebens und der Stolz und die Zierde eines ihn anbetenden Dorfes.« Anmerkung des Übersetzers: Narwal ist der Charakter in Holmes' berühmtem Trauerspiel Douglas. »Und nun, welch eine Familienkalamität! Das Wappenschild der Squeers ist zerbrochen und ihre Sonne ist in den Wellen des Ozeans untergegangen. Sie haben getrunken und ihren Rausch noch nicht ausgeschlafen.« »Ich habe dero Gesundheit nicht getrunken, mein guter alter Kumpane, und es geht Ihnen also nichts an.« Ralph unterdrückte den Zorn, den Squeers verändertes und freches Benehmen bei ihm erweckte, und wiederholte seine Frage, warum er nicht zu ihm geschickt habe. »Was hätte mir das helfen sollen?« erwiderte Squeers. »Es würde mir nicht eben die besten Dienste geleistet haben, wenn es bekannt geworden wäre, dass ich mit Ihnen in Verbindung stände, und Bürgschaft hätten Sie hier doch nicht eher angenommen, als bis Sie noch etwas mehr von der Sache in Erfahrung gebracht. Also bin ich hier fest und schlimm daran, während Sie frei und komfortabel sind.« »Das werden Sie nach einigen Tagen auch sein«, sagte Ralph mit erkünstelter Heiterkeit. »Man wird Ihnen nichts anhaben können.« »Das glaube ich auch, wenn ich nur angebe, wie ich in die gute Gesellschaft des hexenhaften alten Weibes gekommen bin«, versetzte Squeers boshaft. »Ich wollte, sie wäre tot und begraben, ausgegraben und seziert und in einem anatomischen Museum auf Drähte gehangen, ehe ich wieder etwas mit ihr zu schaffen bekäme. Dies ist's, was die alte Perücke heute Morgen sagte. Angeklagter, da Sie in der Gesellschaft dieser Frau angetroffen sind, da man dieses Dokument bei Ihnen gefunden hat, da Sie mit ihr beschäftigt waren, andere Papiere betrügerisch zu vernichten und keine genügende Rechenschaft über sich selbst geben können, so lade ich Sie hiermit auf über 8 Tage wieder vor, damit in der Zwischenzeit Erkundigungen angestellt und Aussagen gesammelt werden können. Bürgschaft wegen Ihres Wiedererscheinens kann ich nicht annehmen. Und dies ist, was ich jetzt sage. Ich vermag genügende Rechenschaft über mich selbst zu geben, kann auftreten und sprechen. Hier ist die Karte meiner Pensions- und Erziehungsanstalt. Ich bin der darauf benannte Wackford Squeers, Sir. Bin der Mann, der das Zeugnis unverdächtiger Gewährsmänner hat. Ein Ausbund der reinsten Grundsätze und der vorzüglichsten Moralität zu sein. Was Unrecht bei dieser Sache ist, ist nicht meine Schuld. Ich hatte keine böse Absicht dabei, Sir. Ich ahnte nicht, dass etwas Unrechtes dabei war. Ich habe nur einem Freunde meine Dienste geleistet. Meinem Freunde Mr. Ralph Nickleby von Golden Square. Lassen Sie ihn holen, Sir, und hören Sie, was er zu sagen hat. Er ist derjenige, von dem alles ausgeht. Ich aber bin's nicht. Punkt um. »Was für ein Dokument hatten Sie?« fragte Ralph ausweichend. »Es war ein Testament.« »Von wem, für wen, aus welcher Zeit, welchen Inhalts?« fragte Ralph begierig. »Es war ein Testament zugunsten der jungen Person, der Madeline. Mehr weiß ich nicht. Es ist indes mehr, als Sie vielleicht wissen würden, wenn Ihnen der Blasebalg auf den Kopf gesaust wäre. Ihre saubere Vorsicht ist allein schuld, dass Sie's in Ihre Gewalt bekommen haben. Hätten Sie mich's verbrennen lassen und mein Wort angenommen, dass ich's aus der Welt geschafft, so wär's ein Häufchen Asche im Kamine gewesen, statt ganz und heil in meiner Busentasche zu stecken, als ich abgefasst wurde.« »Auf allen Punkten geschlagen«, murmelte Ralph an den Fingernägeln kauend. »Ach«, seufzte Squeers, dessen Gedanken in seinem zerschlagenen und obenein vom Branntwein fiebernden Kopfe sich wunderlich kreuzten, »im entzückenden Dörfchen Dotheboys bei Greater Bridge in Yorkshire werden Knaben beköstigt, gekleidet mit Büchern, Wäsche, Taschengeld und allem sonst Notwendigen versehen, in allen lebendigen und toten Sprachen, in Mathematik, Orthographie, Geometrie, Astronomie, Trigonometrie unterrichtet. Dies ist ein veränderter trigonometrischer Zustand, sag ich. S-A-S-A, G-E-G, sage, so viel als Märchentradition ein Instrument zum Kleinmachen des Holzes. A-U-S, aus, Adjektiv, nicht so viel als ein. S-Q-U-E-E-R-S, Squeers, Nomen proprium, ein Erzieher der Jugend, Summa, sage, dass alles aus ist mit Squeers. Ralph hatte sich inzwischen wieder gesammelt und erkannte deutlich, er müsse Squeers überreden, dass er bei gehöriger Klugheit nichts zu fürchten habe und dass das strengste Stillschweigen die beste Politik für ihn wäre und ihn allein retten könnte. »Ich wiederhole es Ihnen«, sagte er, »dass man Ihnen nichts anhaben kann. Sie sollen eine Klage wegen unbegründeter Gefangensetzung anstellen und sich noch einen Nutzen aus der Sache machen. Wir wollen Ihnen eine Geschichte aussinnen, die Ihnen durchhelfen würde, auch wenn Sie in einer 10-mal fataleren Klemme steckten und wenn 1000 Pfund Bürgschaft von Ihnen gefordert werden, Sie sollen sie erhalten.« Sie brauchen weiter gar nichts zu tun, als die Wahrheit zu verschweigen. Sie haben heute Abend ein paar Tropfen zu viel getrunken und sehen dies alles vielleicht nicht so deutlich ein, als es zu einer anderen Zeit der Fall sein würde. Es ist aber so, und Sie werden Ihre ganze Besonnenheit nötig haben, denn ein unbedachtes Wort könnte die bösesten Folgen nach sich ziehen. »Oh«, rief Squeers, der den Kopf wie ein alter Rabe auf die eine Seite gesenkt und ihn listig angeblickt hatte, »weiter habe ich also nichts zu tun? Sehr schön. Hören Sie nun aber auch ein Wörtchen von mir. Ich will keine Geschichten für mich ausgesonnen haben und mir mit keiner Geschichte durchhelfen. Nimmt die Sache eine schlimme Wendung für mich, so erwarte ich, dass Sie Ihren Anteil auf sich nehmen und werde Sorge tragen, dass Sie es tun. Sie haben nie von Gefahr gesprochen und ich gab mich Ihnen nicht her, um in eine solche Patsche zu geraten, auch bin ich nicht gesonnen, es mir so ruhig gefallen zu lassen, wie Sie glauben. Ich werde sagen und tun, was ich am nützlichsten für mich erachte und meinem eigenen Rate folgen. Mein moralischer Einfluss bei den Jungen, fügte Mr. Squeers sehr gravitätisch hinzu, wankt in seinem Grunde. die Bilder meiner darbenden Frau, meiner Tochter, meines Sohns Wackford schweben mir beständig vor, und so gute Freunde wir sein mögen, hört doch vor ihnen jede Rücksicht auf, und die einzige Zahl im ganzen Rechnenbuche, die ich als Gatte und Vater bei dieser verwünschten Bescherung kenne, ist Nummer 1. Die Unterredung wäre vielleicht noch stürmisch geworden, allein eben als Mr. Squeers das letzte Wort gesprochen, erschien der Gentleman, der den Auftrag hatte, ihn nach dem Hause zu geleiten, das für die nächste Woche zu seiner Residenz bestimmt war. Er nahm seinen Hut, ließ sich ohne Umstände entführen und Ralph war allein. »Wie ich bereits aus seinem Nichtschicken entnahm«, dachte er, »es ist offenbar, er hat den Entschluss gefasst, alles auf mich zu wälzen. Ich bin so eingegarnt und gehetzt, dass sie alle nicht bloß von Schrecken erfüllt sind, sondern wie die Tiere in der Fabel nach mir hinten ausschlagen, obwohl sie noch gestern lauter Höflichkeit und Willfährigkeit waren. Sie irren sich aber in mir. Ich lasse mir keine Furcht einjagen. Ich werde keinen Zoll breit weichen.« Er ging nach Hause und freute sich, seine Haushälterin über Unwohlsein klagen zu hören, denn er hatte nun einen Vorwand, allein im Hause bleiben zu können. Er schickte sie fort zu ihren Angehörigen, die nicht weit entfernt wohnten, setzte sich und fing zum ersten Mal an, über die Vorfälle des Tages nachzusinnen. Er hatte seit dem vorigen Abende weder gegessen noch getrunken und war mehrere Stunden unter fortwährender Unruhe und Seelenpein gegangen. Er fühlte sich erschöpft und unwohl, vermochte aber dennoch nur ein Glas Wasser zu genießen. Es kostete ihn große Mühe, die Gedanken zu sammeln, und er saß endlich, den Kopf auf die Hand gestützt, wie betäubt da. Es war fast 10 Uhr, als er an der Haustür klopfen hörte, und es war lange geklopft, bevor er sich zu besinnen vermocht, was geschehe und was er zu tun hätte. Er ging endlich hinunter und öffnete die Tür. »Mr. Nickleby, es sind schreckliche Nachrichten für Sie da, und ich soll Sie bitten, sogleich mit mir zu kommen.« Er erkannte die Stimme, hielt die Hand über die Augen. Tim Linkinwater stand vor ihm. »Wohin denn?« fragte er. »Nach unserem Hause, wo Sie heute Morgen waren. Ich habe eine Kutsche mitgebracht.« »Was wollen Sie von mir? Fragen Sie nicht. Kommen Sie mit.« »Eine zweite Auflage von heute Nachmittag«, sagte Ralph und wollte die Tür verschließen. »Nein, nein«, sagte Tim drängend und ihn am Arme festhaltend. »Sie sollen nur etwas hören, das sich zugetragen hat. Etwas Schreckliches, Mr. Nickleby, das Sie sehr nahe angeht. Glauben Sie, ich würde so sprechen oder auf diese Weise zu Ihnen kommen, wenn es nicht wirklich der Fall wäre?« Ralph sah ihn genauer an, bemerkte, dass er in der Tat höchst erregt war und stotterte, er könne nicht sagen, was er davon denken solle. »Sie hören besser jetzt als zu jeder anderen Zeit, was Sie vernehmen sollen«, sagte Tim. »Um des Himmels willen, kommen Sie!« Ralph holte seinen Hut von der Hausflur und stieg in die Kutsche, ohne ein Wort zu sprechen. Tim hatte bemerkt und erzählte späterhin oft, dass er beim Hineingehen in das Haus gleich einem Trunkenen hin und her getaumelt und dass sein Gesicht beim Einsteigen so blass und sein Blick so verstört gewesen war, dass er, Tim, sich fast gefürchtet, ihm zu folgen. Während der Fahrt wurde das vollkommenste Stillschweigen beobachtet. Ralph ließ sich von Tim in ein Zimmer führen, in welchem sich die Brüder befanden, in deren Wesen und Mienen ein so mitleidiger oder unheimlicher Ernst lag, dass er mit Schrecken oder Grauen erfüllt zu werden schien. Er brachte indes, nachdem er sich gesetzt hatte, ein paar Worte heraus, was ihm die Herren zu sagen mehr zu sagen hätten als das, was er bereits wüsste. Das Zimmer war altväterisch, groß, sehr sparsam erleuchtet und hatte ein Erkerfenster, vor welchem ein dichter Vorhang hing. Der Letztere bewegte sich und Ralph glaubte, die Gestalt eines Mannes hinter ihm zu sehen. »Wer ist dort?« fragte er. »Die Person, welche uns vor 2 Stunden die Kunde gebracht hat, die uns veranlasste, zu Ihnen zu schicken. Lassen Sie sie für jetzt.« »Also neue Rätsel. Nun, Sir?« Er war offenbar unruhig, blickte, während die Brüder einige Worte miteinander sprachen, mehrere Male nach dem Vorhange hin, hatte offenbar große Mühe, die Fassung zu behaupten und sagte endlich, »Was soll dies, meine Herren? Ich werde doch nicht ohne erheblichen Grund zu dieser Zeit aus meinem Hause geholt sein. Was haben Sie mir zu sagen? Ist meine Nichte tot?« fügte er nach einer kurzen Pause hinzu. »Wir haben Ihnen allerdings einen Todesfall anzukündigen«, sagte Bruder Charles. »Ihre Nichte befindet sich jedoch sehr wohl.« »So ist Ihr Bruder vielleicht gestorben«, fragte Ralph mit erheiterter Miene. »Doch es wäre eine zu angenehme Nachricht, und ich würde es Ihnen daher nicht leicht glauben.« »Schämen Sie sich, Sie verhärteter, unnatürlicher Mann«, eiferte Bruder Red. »Bereiten Sie sich auf eine Nachricht vor, die Sie mit Zittern und Zagen erfüllen wird, wenn noch das mindeste menschliche Gefühl in Ihrer Brust wohnt. Wie wenn wir Ihnen sagten, dass ein armer, unglücklicher, junger Mensch, ein Kind in allen Beziehungen, ohne auch nur eine der Süßigkeiten und Freuden gekannt zu haben, die uns unsere Kinderzeit so teuer machen, dass wir an sie wie an einen seligen Traum während unseres ganzen Lebens zurückdenken, ein gutherziger, harmloser, liebevoller Mensch, der ihnen niemals etwas Leides getan, an welchem sie aber die Bosheit und den Hass ausließen, den sie gegen ihren Neffen hegten. Wie, wenn wir ihnen sagten, dass er ihren Verfolgungen und dem grauenhaften Elende eines an Jahren kurzen, aber an Leiden langen Daseins erlegen und hinübergegangen wäre, dort seine traurige Geschichte zu erzählen, in welcher sie ihre schlechte Rolle gespielt haben, für welche sie Rechenschaft werden ablegen müssen. »Wenn Sie mir sagen, dass er tot ist«, fiel Ralph mit Lebhaftigkeit ein, »so vergebe ich Ihnen alles andere, so bin ich in Ihrer Schuld und werde Ihnen lebenslang dankbar sein.« »Ja, er ist tot, ich lese es in Ihren Mienen. Wer triumphiert nun? Ist dies Ihre schreckliche Neuigkeit, Ihre fürchterliche Nachricht? Sie sehen, wie sie mich bewegt. Sie haben wohlgetan, zu mir zu schicken. Ich würde 100 Meilen zu Fuß durch Kot und Finsternis gewandert sein, um eben jetzt diese Kunde zu vernehmen.« Selbst in diesem Augenblicke, und so erregt er durch seine brutale Freude war, entging es Ralph nicht, dass sich in den Mienen der Brüder mit dem Ausdrucke des Abscheus und des Schauders der unbeschreibliche Zug des Mitleids mischte, den er schon vorhin bemerkt hatte. »Und der dort hat Ihnen die Nachricht gebracht«, fuhr Ralph nach dem Vorhange hin zeigend fort, »und hat da ohne Zweifel gesessen, um mich überwältigt, niedergeschmettert durch sie zu sehen. Ha, ha, ha! Doch ich sage ihm, dass ich noch viele lange Tage ein spitziger Dorn in seiner Seite sein werde, und ihnen beiden wiederhole ich es, dass sie ihn noch nicht kennen und dass sie dereinst den Tag verwünschen werden, an welchem sie den Landstreicher zu sich genommen haben.« »Sie halten mich für Ihren Neffen«, ertönte eine hohle, traurige Stimme. »Es wäre freilich besser für Sie und auch für mich, wenn ich es wäre.« Der Vorhang wurde zurückgeschoben, Ralph fuhr zusammen. Vor ihm stand nicht sein Neffe, sondern Brooker. Er hatte seines Wissens keinen Grund, den Mann zu fürchten, hatte ihn nie gefürchtet, allein er erblasste, zitterte und sagte mit bebender Stimme, »Wie kommt dieser Mensch hierher? Wissen Sie, dass er ein Dieb, ein Verurteilter, ein Deportierter ist?« »Hören Sie, was er Ihnen zu sagen hat, Mr. Nickleby. Oh, hören Sie ihn, was er auch sein mag«, riefen die Brüder so bewegt, dass Ralph zuerst sie und dann Brooker verwundert anblickte. Der junge Mensch, hub der Letztere an, von welchem die Herren sprachen. Der junge Mensch, wiederholte Ralph ihn anstarrend, den ich tot und kalt auf seinem Bette ausgestreckt liegen sah und der jetzt in seinem Grabe ruht. »Wer ruht jetzt in seinem Grabe?« sagte Ralph, wie im Schlafe redend. Brooker hob die Augen empor und schlug feierlich die Hände zusammen. »War, so gewiss ich an einen Gott im Himmel glaube, ihr einziger Sohn.« Es trat eine Totenstille ein. Ralph presste beide Hände an die Stirn, zog sie nach einer Minute zurück, und nie hat man wohl ein so fürchterliches, durch keine klaffende Wunde entstelltes und doch so fürchterliches Antlitz gesehen, als das seinige in jenem Augenblicke. Er stierte Brooker an, der einige Schritte weit vor ihm stand, sprach aber kein Wort, ließ nicht den leisesten Laut vernehmen, regte kein Glied. »Meine Herren«, sagte Brooker, »ich will mich selbst nicht entschuldigen, wenn ich Ihnen den Hergang erzähle und dabei berühre, dass ich schlecht behandelt wurde und infolge davon weiterging, als es vielleicht meiner wahren Natur angemessen war, so tue ich es nur, weil es notwendig zu meiner Erzählung gehört und nicht, um mich rechtfertigen zu wollen. Ich bin ein schuldbeladener Mensch.« Er hielt inne, wie um sich zu sammeln, wendete sich von Ralph ab zu den Brüdern und fuhr leise und zerknirscht fort. »Zu denen, welche einst mit diesem Mann zu tun hatten, nämlich vor 20 bis 25 Jahren, gehörte ein roher Landedelmann in Leicestershire, ein Fuchsjäger und Zechbruder, der sein Vermögen durchgebracht hatte und auch das seiner Schwester zu vergeuden trachtete. Sie waren elternlos und die Schwester lebte bei ihm und führte seinen Haushalt. Mr. Ralph Nickleby besuchte die Geschwister ziemlich oft und verweilte nicht selten mehrere Tage bei ihnen, natürlich um Geschäfte zu machen. Die Dame war kein Mädchen, aber, wie ich sagen gehört habe, hübsch und hatte ein nicht unbedeutendes Vermögen zu erwarten. Er heiratete sie. Die Gewinnsucht, welche ihn zu dieser Verbindung bewog, war auch die Ursache, die letztere geheim zu halten, denn nach einer Klausel des väterlichen Testaments sollte das Vermögen der Dame, von welchem sie unvermählt nur die Nutznießung hatte, einem Seitenverwandten zufallen, wenn sie ohne ihres Bruders Zustimmung heiratete. Der Bruder wollte seine Einwilligung nicht geben, wenn die Schwester nicht teuer dafür bezahlte. Mr. Nickleby wollte sich zu einem solchen Opfer nicht verstehen, und die Verheiratung wurde daher fortwährend geheim gehalten. Ihre Folge war die Geburt eines Sohnes, der einer Wärterin an einem weit entfernten Orte übergeben wurde. Seine Mutter sah ihn, und zwar heimlich nur ein- oder zweimal, und sein Vater nie, um den Verdacht zu vermeiden. Der Bruder erkrankte und wurde immer hinfälliger, allein Mr. Nickleby war von seiner Frau nicht zu vermögen, seine eheliche Verbindung mit ihr zu veröffentlichen. Sie verlebte ihre Tage einsam in einem langweiligen Landedelhause und sah kaum andere Gesellschaft als wüste Trunkenbolde, die Jagdgefährten ihres Bruders. Er wohnte in London und betrieb seine Geschäfte. Es entstanden große Misshelligkeiten unter ihnen, und als sie fast 7 Jahre verheiratet gewesen und bei ihrem Ziele fast angelangt waren, da der Tod des Bruders binnen den nächsten Wochen erwartet wurde, ließ sich Mrs. Nickleby von einem jüngeren Manne entführen. Er erzählte mir das alles damals selbst. Es war kein Geheimnis, denn der Bruder und andere wussten darum. Ich erhielt Kenntnis davon, weil ich gebraucht werden sollte. Er verfolgte die Flüchtlinge. Einige sagten, um aus der Schande seiner Frau Geld zu machen, allein ich glaube, um schwere Rache zu üben, was wenigstens ebenso sehr in seinem Charakter lag und vielleicht noch mehr. Er fand sie nicht und seine Frau starb bald nachher. Ich weiß nicht, ob er auf den Gedanken geriet, dass er das Kind noch lieben könnte, oder ob er wünschte, dass es nie in die Hände der Mutter fiele. Genug, er gab mir vor seiner Abreise den Auftrag, es nach London zu bringen, was ich auch tat. Mr. Nickleby hatte mich grausam behandelt. Ich erinnerte ihn vor einiger Zeit daran, als ich ihm begegnete, und ich hasste ihn. Ich brachte das Kind in sein Haus in die Dachstube. Vernachlässigung hatte er es sehr kränklich gemacht, und ich musste einen Arzt rufen, welcher erklärte, dass Veränderung der Luft unbedingt notwendig wäre, wenn es nicht sterben sollte. Dies gab mir zuerst den Gedanken ein, den ich ausführte. Mr. Nickleby war 6 Wochen abwesend. Als er zurückgekehrt war und nachdem ich alles auf das Wohlbedächtigste eingeleitet hatte, sagte ich ihm, das Kind wäre gestorben und begraben. Er war betrübt darüber, sei es, dass ihm ein Plan dadurch vereitelt wurde oder dass sich etwas von Vaterliebe bei ihm regte, und ich ließ mich dadurch in meinem Vorhaben bestärken, ihm das Geheimnis einst zu offenbaren und es zu benutzen, Geld von ihm zu erpressen. Auch ich hatte von den weltbekannten Yorkshirer Schulanstalten gehört. Ich brachte das Kind zu einem gewissen Squeers und ließ es bei ihm. Ich gab ihm den Namen Smike, bezahlte 6 Jahre lang das Kostgeld mit 20 Pfund und verließ während dieser Zeit den Dienst Mr. Nicklebys, der mich abermals schlecht behandelt hatte. Ich wurde auf 8 Jahre deportiert. Nach meiner Rückkehr reiste ich sogleich nach Yorkshire, stellte Erkundigungen nach Mr. Squeers Zöglingen an und hörte, dass der Knabe, den ich zu ihm gebracht, mit einem jungen Manne namens Nickleby davongegangen wäre. Ich suchte den Vater in London auf, deutete auf mein Geheimnis hin und bat ihn um eine kleine Geldunterstützung. Allein er schlug mir meine Bitte unter Drohungen ab. Ich suchte die Bekanntschaft seines Dieners, brachte von demselben heraus, was er wusste, und setzte ihn davon in Kenntnis, dass Smike der Sohn des Mannes nicht sei, der sein Vater zu sein vorgab. Ich hatte jenen während der ganzen Zeit nicht gesehen, hörte von seiner Krankheit und ließ mir seinen damaligen Aufenthaltsort bezeichnen. Ich wanderte hin, in der Absicht, mich zu offenbaren und meine Geschichte zu bestätigen. Er erkannte mich sogleich, der Arme hatte wohl Ursache, sich meiner zu erinnern, und ich würde darauf geschworen haben, dass er es sei, und wenn ich ihn am anderen Ende der Welt wiedergesehen hätte. Nachdem ich einige Tage unentschlossen geschwankt hatte, was ich tun sollte, entdeckte ich mich dem jungen Herrn, unter dessen Obhut er sich befand, und hörte, dass er gestorben wäre. Der Herr weiß es, wie ich von Smike sogleich erkannt wurde, der mich ihm oft beschrieben und ihm oft von der Dachstube erzählt hat, in welche ich ihn gebracht, der Dachstube in seines Vaters Hause. Dies ist meine Geschichte. Stellen Sie mich dem Squeers gegenüber und fordern Sie jeden anderen Beweis. Ich werde dartun, dass ich die Wahrheit geredet und diese Schuld auf meine Seele geladen habe. »Unglücklicher Mann«, riefen die Brüder aus, »was können Sie tun, um Ihre Schuld wieder gut zu machen?« »Nichts, ach nichts, meine Herren. Ich bin alt und noch älter durch Elend und Gram als an Jahren. Meine Bekenntnis kann mir nur neues Leid, neue Strafen zuziehen, aber ich werde dabei verharren, was auch daraus für mich herkommen mag. Ich bin das Werkzeug geworden, diese furchtbare Wiedervergeltung auf das Haupt eines Mannes zu bringen, der bei Verfolgung seiner ruchlosen Zwecke sein eigenes Kind zu Tode gehetzt und gemartert hat. Was mich betrifft, so ist auch meine Reue zu spät, und ich kann nichts mehr hoffen, weder in dieser noch in der anderen Welt.« Er hatte kaum das letzte Wort gesprochen, als das auf dem Tische, an welchem Ralph Nickleby saß, stehende, das einzige Licht im Zimmer zu Boden geworfen wurde. Es entstand eine kleine Verwirrung. Die Brüder riefen nach Licht und als es gebracht wurde, war Ralph verschwunden. Die Brüder sprachen mit Tim eine Zeit lang darüber, ob zu erwarten sein dürfte, dass er zurückkehrte und ob sie nicht zu ihm schicken sollten. Sie beschlossen endlich, als er sich nicht wieder blicken ließ, weil sie glaubten, dass er unwohl wäre, indem er so unbeweglich dagesessen und weil sie mit Brooker nichts anzufangen wussten, ehe sie von Ralph gehört, was er in Beziehung auf ihn zu tun gesonnen wäre, so spät es auch war, zu dem Letzteren zu schicken und aufzubleiben, bis sie Nachricht von ihm erhalten hätten. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 13. November 2024.